Und Allah hat euch aus den Leibern eurer Mütter hervorgebracht, während ihr nichts wusstet. Und er hat euch Gehör, Augenlicht und Herzen gegeben, auf das ihr dankbar sein möget.